Situation schockiert Südafrika. In einem gestern veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Polizisten einen Taxifahrer an ihren Wagen fesseln und ihn zu Tode schleifen. Heute wurden 8 Beamte festgenommen. Sie sind des mutmaßlichen Mordes angeklagt. Unheimliches Unglück im US-Bundesstaat Florida. Mitten in der Nacht hat sich unter dem Schlafzimmer eines 36-Jährigen plötzlich ein riesiges Loch aufgetan. Der Mann wurde in seinem Bett in den Krater gezogen, berichten US-Medien. Die Rettungskräfte suchten bislang erfolglos nach dem Verschütteten. Das Loch wird immer größer. Inzwischen misst es mehr als 30 Meter in der Breite. In der Fußball-Bundesliga beginnt am Abend Spieltag Nummer 24. Zum Auftakt empfängt Eintracht Frankfurt Mönchengladbach. Anstoß ist um 8:30. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von VW Link Gengenbach. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. VW Link Gengenbach. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Keine Staus in der Region. Blitzer haben wir am Sulzer Kreuz in Fahrtrichtung Kippenheim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Scoot down. Ist nicht wahr? Das ist ein Ding! Radio an! Ich glaub, ich bin! Vertraute Stimme! Geiler Flair! Charlie 2000 ist on air! Gib uns dein Killerprogramm wie bisher! On the run now, running after somebody. You gotta get to somehow. I think you got to slow down before you start to move ahead. I think you're headed for a breakdown, so be careful not to show head. You really don't remember. Was it something that he said? In your head, calling the Max.com Radio. Playing all the hits you want to hear. Max City. That's on your tongue. The hits. Playing all the hits. Infamous Radio. Fantasy Sound Entertainment. Remixes.

Das ist der Power ins Wochenende. Aus dem Mekka der Party People die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei Radio Ohr. Radio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Adrenalin pur. Welcome to the next level. DJ, turn it up, kurz vor halb acht. Klangkarussell, spezial. Oh, die ganze Horde ist da. Die ganze Horde. Bandis. Alle komplett. Das darf auch nicht wahr sein. Hallo Piggy, grüßt euch. Habt ihr eure Raumsprays dabei? Ja. Euren eigenen Toilettensitz? Ja, Mom. Flo- und Wanzenspray? Ja, Mom. Naja, dann seid ihr bereit. Darf nicht wahr sein, ne? Hallo Al, Kumpel, grüß dich. Ich bin Al Bundy, gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Komm, mach Werbung für mich. Kündig mich an. Ey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Nothing can stop us, even Dann sind wir jetzt komplett, dann stürzen wir uns voll ins Getümmel hier. Wir haben Freitag. Al, bleib hier. Jetzt ist es schon wieder im anderen Studio. Komm rüber wieder, da hast du nichts verloren. Warte, ich komm gleich rüber. Ich glaube, ich sehe hier Titten. Was, wie, wo? Ja, tatsächlich, hier sind Titten. Warte, ich komme rüber. Das will ich auch sehen. One more time. Music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Kopf. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. Komm. Jetzt kommt der Knaller. Pass auf! Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? You could put some joy upon my face. Oh, sunshine in an empty place. Take me to town to her. And baby, I'll make you stay. This is the rhythm of the night.

19:40 Uhr am Freitagabend. Ich spüre etwas. Aber hallo, wen haben wir denn da? Das ist Live from the heart of the world's greatest city. In a radio studio. Ross and Special K to now. Shall they get paid? Do it for the girls that be jealous anyway. On stage, I wanna be amazed. Pop that, drop that, it's your birthday. Top back, got that, work for this cake. Stop that, like that, work it in place. You the best, shall they don't be scared. Let loose, get a Louis like hers. You the truth, get the money, it's yours. Back it up like that, yes sir. Oh, oh, baby, want some more, baby. I love the way you do it, cause you do it so crazy. Oh,

Die signalisieren den Status des Einzelnen. Zum Beispiel grün, Single für alles offen. Rosa, willkommen du Punto Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Und rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Yeah! Heute im Codex. Aachen, Industriegebiet West 2. Codex Club in Aachen. So, morgen ist ein ganz besonderer Tag im Codex Nachtschwimmer. Da werdet ihr Folgendes hören. Verlasse diesen Körper. Schrei vor Glück. Ja, da werden die Frauen schreien. Schrei vor Glück. Und zwar, das hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt, gibt es 100 Paar Schuhe von Buffalo und Blink kostenlos. Nur am Rad drehen. Und das dürfen nur Frauen dürfen am Rad drehen. Und folgende Regeln. Jede Dame bekommt 2 Jetsons beim Betreten des Clubs zum Rad drehen. Bei Gewinn gibt's ein paar Schuhe ihrer Wahl ab Größe 36. Neue Jetsons bekommt man beim Bestellen des Flirtpendel-Angebots. Oder Jungs können den Damen natürlich auch Jets schenken, weil die dürfen nur am Rad drehen. Ist das klar? Ja. Dreh am Rad und schrei vor Glück. Das ist es. Morgen Abend. Nein! Schrei vor Glück. Also. Ja. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche heißt das Thema I Love High Heels. Wieder Schuhe. Und morgen in einer Woche, der 9. März, wieder die Super Session Hip-Hop VS House. Hip-Hop gegen House? Ja, was denn? Das ist ja super. Ja, und das im Codex Aachen! There will be country line dancing music played here tonight. Now, back to the party. Und Action! Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich Charlie 2000, wer ist so gut gelaunt? So gut gelaunt. Das kann Das ist der Power ins Wochenende. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Ja, kurz nach 20 Uhr bin ich immer noch in der Warmlaufphase, ja. This is the Superstation. Best music. Bridgend is never south. The journey starts here. Hit Radio Ohr. Radio Ohr. One more time. Okay. Simon. I like the way she turned around, but somehow still face me. A sweet girl, was tasty. For the cash, she dashed like Stacy. Said she wanna move from there. Toss a little shot, all she knew was yeah. Told her act like you know. Left in the game, having to act like a yeah. Take a chance tonight and try some new. You get a floor and you're also boring. let's lose control. Let's do it all night till we can't do it no more. Wir haben Freitag und hier ist euer Charlie 2000. Und ich bin der 4-Touchdown-Highschool-Football-Star Al Bundy. Ja, ja, das wissen wir. Boah, sind das Dinger! Party ohne Ende! Ladies and Gentlemen, welcome to the Party Zone. Tonight we're gonna move to the groove. geht's ab. Hier passiert's. Action. Probably the best beer in music. Coming up. Grüße auch ganz nebenbei alle, die schon bei Facebook bei mir auf der Seite sind. Wenn ihr oben in die Suchzeile eingebt, Charlie 2000 in Zahlen und Fan, da sind schon einige drauf. Jens Weingärtner, Wayne Schlegel, Andreas Thomas, Korn, Ella, ich kann es gar nicht richtig lesen, Jared Gebühr Schmidt, Thomas Müller, Manuel Roth, Gerald Stefan, Andi Pichler. Also, Charlie 2000 Fan, das müsst ihr eingeben. Dann seid ihr bei mir auf der Facebook-Fan-Seite. Oder über den Studio schreiben. Dann bitte studio@hitradio-ohr.de. Wir müssen uns kurz zurückziehen in die Werbung. Ist der Gaga? Ich habe die Werbung satt. So, es kann weitergehen. Werbung. Rubinrot, Liebe geht durch alle Zeiten und kommt am 13. März zu euch ins Kino. Hitradio Ohr und das Forum Offenburg holen die Hauptdarsteller der Bestseller-Verfilmung in die Ortenau. Los geht's mit der Filmpremiere. Danach stehen Maria und Janis für eure Fragen, Fotos und Autogrammwünsche bereit. Rubinrot, die große Filmpremiere am 13. März ab 19 Uhr im Forum Offenburg. Überrascht die Darsteller im Kinosaal mit einem roten Outfit und stellt eure persönliche Frage. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich fahr nach Galtür in Tirol. Gell?

Das ist wie gesagt morgen Samstag. Schrei vor Glück. Also. Schrei vor Glück. Codex Club in Aachen. So, dann am heute in einer Woche High Heels. I love High Heels. Und da wollen wir mal die Frauen sehen. Für alle Mädels in High Heels bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Für Männer in High Heels 20 Euro Freiverzehr. Das will ich sehen. Genau. Und einen Tag später, also morgen in einer Woche, 9. März, Hip-Hop vs. House. Hip-Hop gegen House. Ja! Bin gespannt, wer da gewinnt. Hä? Dreierstecker auf Zweierstecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Lichter an, volle Power. Und das ist der neue Song von Chino Wild. Endlich wieder Achselduft. Wir drehen durch, wir schreien laut, wir rocken. Ich lass den Bass von der Leine. Boden wird die Masse, winkt bei jeder meinen Song. Hier sind die Haare nass, wo welche sind. Schweiß verklebt das Hemd. Jungs, fasst euch doch mal. Ich lass den Bass von der Leine und die Kätzchen auf euch drauf. Ich lass den Bass von der Leine, passt auf eure Ohren auf. Ich lass den Bass von der Leine und ihr seid dabei. Ich lass den Bass von der Leine und ihr zählt bis drei. Eins, zwei, drei. Achtung! ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung den ganzen Abend. Herzlich willkommen zu der billigsten Show der Welt. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Na geil. Macht euch auf was gefallen. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkungen. Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. Das ist der Power ins Wochenende. Jeder möchte es. Da fall ich im Kopf nicht auf. Radio, oh. Was für ein Albtraum. Oh Mann. Der Action-Freitag. Ich renn durch mein Leben, wie ein Loch auf Heuwein. Ein Hund kann nicht drehen, Candies und Peter Fox. Die doofe Witze-Ecke. Richtig, höchste Zeit, ha? Ja, genau. Eine Frau zu ihrer Nachbarin, die sowieso nicht gut miteinander können, kaufen sie sich mal Gardinen. Man sieht ja, wie sie mit ihrem Mann knutschen. Meint die Angesprochene, kaufen sie sich mal eine Brille. Es war nicht mein, sondern ihr Mann. Und schon ist Stress im Haus. Aber nein! Dialog in der Schule, in der Klasse. Die Lehrerin: Max, nimm nicht immer alles in den Mund. Den ganzen Tag hast du was im Mund. Max, meine Schwester kann sogar einen Kronleuchter in den Mund nehmen. Lehrerin: Ja, wie kommst du denn darauf? Ja, ich hab's genau gehört. Meine Schwester hat zu ihrem Freund gesagt, wenn du den Kronleuchter ausmachst, dann nehme ich ihn in den Mund. Ja. Ja, das ist der Power ans Wochenende. Hey, schön. Ruhe hier. Karussell, hä? Al, was meinst du? Super, hä? Mann, da habe ich schon bessere CDs weggeschmissen. Ach, komm, gib nicht so an. Ich finde ja, deine Stimme klingt wie die von Donald Duck. Es sucht doch wieder Streit. Das ist der Power ins Wochenende nach Schwärme. Und das sind die Songs, hä? Al, blickst du nicht mehr durch. So, jetzt wissen wir, dass dieser nicht nur blöd ist, sondern auch keinen Musikgeschmack hat. Also, das sucht echt Streit, hä? Aber, Al, wenn du Streit hast, kannst du den haben. Ja, yeah, genau. Hey, kann ich dich mal was fragen? Weißt du noch den Namen dieser niedlichen kleinen Cheerleaderin, auf die ich so scharf war, bevor ich besoffen neben dir aufwachte? Oh ja, den kenne ich. Ich erinnere mich sogar an den Reim, den damals alle über sie verbreitet haben. Wenn du dich besaufen willst, kauf dir Brandy. Wenn du einen Tripper willst, wende dich an Sandy. Yay! Ladies and Gentlemen, Hit Radio Ruhr. Busy with it. Make it on down.

Club in Aachen. Genau, morgen Samstag, Schrei vor Glück. Das ist der Wahnsinn. Die Weiber drehen am Rad. Frauen, aufgepasst, 100 Paar Schuhe suchen einen neuen Besitzer. Im Kodex gibt's Schuhe und Accessoires aus brandaktuellen Kollektionen von Buffalo und Blink. Dreh am Rad und schrei vor Glück. So heißt die Überschrift. Verlasse diesen Körper. Nein! Schrei vor Glück. Und das geht folgendermaßen, Nachtschwärmer. Jede Dame bekommt 2 Jetsons beim Betreten des Clubs zum am Rad drehen. Es drehen übrigens nur Ladies, ja? Männer dürfen nicht drehen. Gut, ja? Ja, bei Gewinn gibt's ein paar Schuhe ihrer Wahl ab Größe 36. Neue Jetsons bekommt man beim Bestellen des Flirt-Bundle-Angebots. Und Männer dürfen natürlich den Damen auch Jetsons schenken, dass sie da spielen können, ja? Ihr wisst Bescheid? Ja, morgen Samstag, Dreh am Rad. Schrei vor Glück. Codex Club in Aachen. Wow. So, Schrei vor Glück. Dann heute in einer Woche. High Heels, I Love High Heels Night. Für alle Ladies, die in High Heels kommen, 10 Euro Freiverzehr, auch bis 24 Uhr. Und Männer in High Heels, 20 Euro Freiverzehr. Ha, wenn das kein Anreiz ist. Ah, super. Morgen in einer Woche, Samstag, 9. März. Hip-Hop vs. House. Hip-Hop gegen House. Alle Musikrichtungen, toll. Ja, wir wollen feiern. Hallo, Nachtschwärmer. Attacke! Was hat der gesagt? Alles Kacke oder sowas. Ja, 20.53 Uhr, kurz vor 21 Uhr. Starte durch in ein heißes Wochenende. Hier ist euer Lieblingssender. Wochenende. Welcome. words. One more time. A broadcasting station. Frank Solis. Rock the turntables. Dirty bit. I hate the time of my life. Also, jetzt schauen wir mal kurz in die Mails rein. Der Toni Schlack. Hau rein. Du bist auf dem richtigen Weg, meint er zu mir. Er grüßt alle Nachtschwimmer der Region. Würde gern mal was mit dir in Tuttlingen organisieren. Ja, das wäre ja schön. Es ist mal wieder Zeit bei Two and a Half Man reinzuhören. Was meint ihr?

Das ist heute am Freitag. Codex Club in Aachen. Connection complete. Schrei vor Glück. Ja, Schrei vor Glück, das heißt morgen die Überschrift, nämlich die Weiber drehen am Rad. Frauen, aufgepasst, 100 Paar Schuhe suchen einen neuen Besitzer. Es gibt brandaktuelle Kollektion von Buffalo und Blink, gratis. Und das geht folgendermaßen. Jede Dame bekommt 2 Jetsons beim Betreten des Clubs zum am Rad drehen. Bei Gewinn gibt's ein Paar Schuhe ihrer Wahl ab Größe 36. Neue Jetsons bekommt man beim Bestellen des Flirtbärmels. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Oder Männer kennen auch die Damen, die Jetsons schenken. Auf jeden Fall dürfen nur Damen am Rad drehen. Und wie gesagt, dreh am Rad und schrei vor Glück! Und das ist ja der Wahnsinn. Morgen Samstag. Schrei vor Glück. Und dann heute in einer Woche, am 8. März, I Love High Heels. Das ist die Fortsetzung, mehr oder weniger, von gestern, von morgen. Alle Ladies in High Heels bis 24 Uhr, 10 Euro Freiverzehr. Und Männer in High Heels, 20 Euro Freiverzehr. Ich muss immer lachen, ich stelle mir das vor. Oder nicht. Männer in High Heels bekommen doppelt so viel wie Ladies. All klar. Der Mut muss belohnt werden. Und als Vorschau Samstag, 9. März, morgen in einer Woche Hip-Hop vs. House. Hip-Hop contra House. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Hey. Wer fährt den heißesten Reifen? Bei wem ist ständig was los? Und wer hat immer den Durchblick? Ultra cool und furchtbar kultig. Hier ist euer letzter Cowboy. Ja. Und ich sage Hallo, Nachtschwärmer! Hey! Spezial. In the club, party rock. Looking for your girl, she on the jock. Huh. Now stop when we get a spot. Booty moving weight like she on the fly. With a drink, I got to know. Tight jeans tattoo, cause I'm rock and roll. Half black, half white diamond, no. Gang of money, off the top. Yo, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. schön. Shuffling, shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup. Don't mess around. We just want to see you shaking up. Now you home with me. Get naked now. Get up, get down. Put your hands up to the sound. Get up, get down. Put your hands up to the sound. Get up, get down. Put your hands up to the sound. Rand und Band. Licht aus. Spot an. dich, hä? Whitney Houston. Und so weiter, noch mehrere andere. Die doofe Witze-Ecke. Ja, immer zur halben Stunde. Ich sage jetzt Hallo Blondies. Jetzt sind die Blondinen mal wieder dran. Die Lehrerin zur Blondine. Wann sind die Tage länger? Im Winter oder im Sommer? Darauf Claudia, die Blondine. Keine Ahnung. Ich hab's erst seit gestern. Ein Mitarbeiter des Beerdigungsinstituts soll die Urne des verstorbenen Mannes zur Witwe bringen. Unterwegs stolpert er und verliert die Urne. Diese geht auf und die ganze Asche liegt auf dem Boden, vom Winde verweht. In seiner Not nimmt er etwas Asche aus einem Müllcontainer, der daneben dran steht, und bringt der Witwe die Urne. Diese öffnet sie, schaut hinein und meint, das ist nun alles von meinem lieben Mann übrig geblieben. Ein Häufchen Asche und ein paar Eierschalen. Ja, ja, nur ein Späßchen. Schlimmer kann's ja wohl nicht werden, oder? Sicher gibt es ein Gegenmittel. Abgelehnt! Wir sind verloren! Cool and not a bore, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. I get up, and nothing gets me down. Dirty Dozen, Naughty Rotten Rhymer. Cursing that you play is worse than Marty Schottenheimer. You whacking in a motherfucker, you bitch your style from. You ain't gonna sell two copies if you press a double album. Admit it, fuck it, while we coming out in the open. I'm doing acid, crack, smack, coke, and smoking dope then. My name is Marshall Mathers, I'm an alcoholic. Oh, hey you, who said that? Baby, how you been? Sean.

Jungs können den Mädels Jetsons schenken. Die dürfen dann am Rad drehen. Ist das klar? Ja, super. Morgen wird geschrien. Ja, dann kommt der Samstag. Nee, den haben wir ja schon gehabt. Dann kommt heute eine Woche. Da heißt, das ist die Fortsetzung sozusagen. I love high heels. Wir lieben hohe Schuhe. Und zwar als Anreiz, Ladies mit high heels bis 24 Uhr. 10 Euro Freiverzehr. Und Männer, muss immer wieder lachen, in high heels 20 Euro Freiverzehr. Jeweils bis 24 Uhr. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ich muss darum lachen, weil ich mir denke, dass die da rumstolpern. Okay, Samstag, 9. März, morgen in einer Woche, Hip-Hop, VS Haus. Zwei Floors, zwei Styles. Super, und hier ist euer Charlie. Der coolste Sack auf dem Planeten. Das ist Charlie. Wer ist denn die Schabracke? Wie kommt der hierher? Deine Ausstrahlung wie eine Pressspanplatte. Na klar doch. Einen schönen Tag noch. Freitag. Leider geil. Jetzt machen wir gleich das 90er-Special. Ich schaue immer nebenher hier rein bei Facebook. Dankeschön für den Gruß von Andreas Reiter von Tom und Anni. Da war ich ja vergangenen Samstag. Hey, das war spitze. Da war die Fete, die Premiere sozusagen. Die Hütte voll. Ja, super. Ja, das war in Offenburg-Weiher. Ja, genau. Bis ich das Weiher gefunden habe. Naja, gut. Okay. Es gibt ja nicht viel Weiher in Deutschland. Der Sound der 90er. Get it, get it. Ja, 90er Spezial, das war so die Dancefloor-Fraktion. Und jetzt habe ich von den 90ern gleich nachher nochmal was, das ist ein bisschen härter. Herr, was gibt's? Weißt du, was heute für ein Tag ist? Dass du erkannt hast, dass du ein Loser bist? Oder hat's was mit deinem Beruf zu tun? Oh Gott, ich hasse meinen Job. Das ist nichts Neues für mich, Herr. Ich bin eine Legende. Ja, ich habe 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft, im Pokal. Yay, genau. 4 Touchdowns. Hallo? Hitradio Ruhr. Einfach näher dran. Echt jetzt? Das ist echt voll daneben. Open your mind. Open your mind. Hit Radio. 96ern Open Your Mind Usura. Weltklasse! Jetzt geht's los, Arena Trittchen. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Ein Lied, das euch gefällt. Hitradio Ur. Einfach nur dran. Ladies and Gentlemen, welcome to the main event. Nachtschwärmer Spezial. Let's get ready. Y'all ready for this? Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man.

Freitag, 1. März, ganz klar. Single Party. Alle Ladies bis 24 Uhr. Also gut, ihr habt noch knapp 2 Stunden Zeit. 10 Euro Freiverzehr. Die Armbänder, die Single-Armbänder, die Leuchtbänder kennt ihr ja. Grün, Single und für alles offen. Rosa, welcome to Ponderosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Das ist heute bei der Single-Party. Freikarten sind auch gültig, nicht kombinierbar mit weiteren Rabattaktionen. Hey, Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Und morgen, morgen Samstag, the day to day. Genau. Was ist denn los? Der letzte Schrei. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, Schrei vor Glück. Schrei vor Glück. Die Weiber drehen am Rad. So ist die zweite Überschrift. Frauen, Ladies, aufgepasst. 100 Paar Schuhe suchen einen neuen Besitzer. Im Codex gibt's Schuhe und Accessoires aus brandaktuellen Kollektionen von Buffalo und Blink. Dreh am Rad und schrei mit Glück. Und zwar geht das folgendermaßen. Die Regel. Jede Dame bekommt 2 Jetsons beim Betreten des Clubs zum am Rad drehen. Es dürfen übrigens nur Ladies am Rad drehen. Bei Gewinn gibt es ein paar Infos unter codex-club.de. Genau. Beim Gewinn gibt es ein paar Schuhe ihrer Wahl ab Größe 36. Neue Jetsons, wer also öfters spielen will, bekommt man beim Bestellen eines Flirt-Bärndl-Angebots. Aber die Jungs können den Ladies aber auch Jetsons geben und für sie spielen lassen. Kein Problem. Also, dreh am Rad und schrei mit Glück. Dann geht's weiter. Freitag, 8. März, I Love High Heels. Alle Ladies in High Heels, 10 Euro freier Verzehr bis 24 Uhr. Und Männer in High Heels, ich muss mal wieder lachen, 20 Euro freier Verzehr. Männer in High Heels, also das will ich sehen. Wahnsinn. Also heute in einer Woche, okay? Dann morgen in einer Woche, 9. März, Hip-Hop aus Haus. 2 Floors, 2 Styles. Alles im Codex in Aachen. Und nach 23 Uhr heißt es ja Maximum Clubbing. Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn, warum schickst du mich in die ganz allein? Yeah! Hey Sie, das Saustark-Überraschungsjingle bitte. Saustark-Überraschungsstark. Ist das der Einstiegsbrüller? Das glaube ich einfach nicht. We'll be right back. this out. Sie auf, was Sie hier sagen. Wie bitte? Oh. Das kann doch nicht wahr sein. There's no business like sound business. Portate bien, bien mal, mami. Frecura, portate bien, bien mal. Y dame locura, portate bien, bien mal, mami. Frecura, portate bien, bien mal. Y dame locura. Booty, booty, booty, booty, that shit crack. Oh, oh, I love your booty, yeah, that shit is great. Dile al DJ que le dé a replay, que la sacamos del play, esto es hasta la cima. Muévele que le tofreca, shake that thing. If you got a belly ring, let me see that thing. If you got a BBP, let me get them things. If you're not over 18, then don't say those things. Thing. Te saco el submarín, toma dinga, linga, linga en alta aladín. So high that I got wings, so high that I see twins. Not even in my dreams, I seen an ass that looks so mean. Tengo 50 mil en los bolsillos de los jeans. Yo quiero un chin de tu fullín para San Valentín. Tú estás claritín, tú viste el maletín. Full of that money green, you see the swaggerling. Know what I mean? Get up! Booty, booty, booty, booty, bless your curse. Booty, booty, booty, booty, hay que locura. Booty, booty, booty, booty, bless your curse. Booty, booty, booty, booty, hay que locura. Booty, booty, booty, booty, bless your curse. Buddy, buddy, buddy, buddy. 22.30 Uhr, wir haben Freitagabend. Buddy, buddy, ay, que locura. Buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy. Ay, que locura. Buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy. Es ist Zeit. Die doofe Witze-Ecke. Ne Mamita, te tengo un plan. De esa chicha y pan y se acabó el pan. Mira, sensato, te tengo un plan. De buscarte un millón sin vender un gran. Pero oye, ten cuidado con el tío Sam. Que nadie se le escapa ni el Superman. But ain't she funny. Porque nada se mueve sin el money. Dale. glaube, es war letztes Jahr. Vor einem Café in Offenburg sitzt ein Tourist und liest Zeitung. Eine etwas ältere Dame schüttelt ihre Sammelbüchse. Verzeihen Sie, Monsieur, bitte spenden Sie für unsere gefallenen Mädchen. Der Herr, ich gebe direkt. Er gibt direkt. Auch eine Möglichkeit. Ruhe! Shut up! Locura! Buddy, buddy, buddy. Aber nein? Ah ja, komm. Einer ist keiner. Also, wir befinden uns wieder im Kinzigtal. Im Kinzigtal. Im Hort der Natur. Ein Mann machte Urlaub auf dem Bauernhof letzten Sommer. Gleich am ersten Tag, als er so ein bisschen die Heide besichtigt, musste er mal kurz für kleine Jungs so einen Busch. Und prompt sticht ihn eine Wespe direkt auf sein bestes Stück. Oh. Und der Bauer, der mit dabei war, wo er gewohnt hat, hat gesagt, jetzt schnell heim, jetzt müssen wir schnell heim. Und müssen so Schmalz drauf schmieren. Oh, die sind heimgerannt und dem hat es immer mehr wehgetan und das ist angeschwollen ohne Ende. Daheim angekommen, rennen sie gleich in die Küche, das war ein Bauernhaus. Er holt den Schmalzhafen von oben vom Büffel runter. Er kennt ja die alten grau-blauen Schmalzhäfen. Holt ihn runter und er hängt sein bestes Ding da rein. Das tat tatsächlich gut. Im selben Augenblick kommt die Magd die Treppe runter und ruft, was, oh Gott, ich hab, na, ruft der Bauer, wieso, hast du noch nie einer gesehen? Ja doch, sagt sie, aber wenn man einmal aufladet, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Ladestation. Hallo Nachtschwärmer, alles klar noch? Ruhe. Ja, sexy. Ich guck mal in die Mails rein. Oh, da schreibt die Tanja Kaldasch. Hallo Charlie, liebe Grüße aus meiner Nachtschicht in Oberösterreich, in meine alte Heimat. Gruß Tanja. Hallo, die Grüße gehen zurück. Sonnachschwimmer. Jetzt habe ich noch 8 Klicks brauche ich noch, bis ich die 5000 voll habe bei Facebook. Können wir das heute noch schaffen, Nachtschwimmer? Bitte gebt eure Zeile oben ein. Charlie 2000 Fan. Und Charlie und 2000 in Zahlen bitte. Alles andere in Buchstaben. Ja? Und klickt bitte gefällt mir an, bitte. Dass wir heute noch die 5000 voll bekommen. Die 8000, ne? Super, alles was mit sexy zu tun hat, ist hier drin. Westernhagen, Aiken, LMFAO und so weiter. Hier ist der Spaß ins Wochenende. Hey. Genau. Das ist ja noch besser. XXXL. Jetzt reicht's aber. Oh, was macht der Knopf denn? Na los, die Power-Taste. I can't tell you what I learned from school, but I could tell you a story or two. Yeah, of course I learned some rules, like don't pass out with your shoes on, hold the beer bong, nothing wrong with some fun, even if we did get a little bit too drunk. Time isn't wasted when you're getting wasted. Woke up today and all I could say is... Crazy, I wish we taped it. I danced my ass off and had this one girl completely naked. Drink my beer and smoke my weed, but my good friends is all I need. Pass out at 3, wake up at 10, go out to eat, then do it again. Man, I love college. And I hope that you $4,995. Noch 5 Klicks brauche ich, bitte. Jetzt habe ich eine Spezialität ausgegraben. Was waren den 80ern der ultimative Song für die langsame Tanzrunde, für die Schmuserunde? Na, wer kann mir das sagen? Ja, da hat man noch eine Schmuserunde getanzt in den Discos. Das war Pflicht nach Schwärmer. Also, hier kommt er, der ultimative Schmusesong, allerdings als Mashup. Bisschen verändert. Aus Frankreich. Die volle Ladung. Aber jetzt kommt der Knaller. Pass auf! Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? Schabadubadiebe. Serge Gainsbourg und hier mit Oasis. Der Wahnsinn! Introducing. The experiment is complete. This is here now. You're in the mix with DJ. The music that defined a generation. Einfach näher dran. Experiment. Perfecto. Han pasado el control. James, absolute Spitze. Jetzt kommt die Werbung!

Codex gibt es Schulenaccessoires aus der brandaktuellen Kollektion von Buffalo und Blank. Gratis. Ihr müsst dazu am Rad drehen und schreien, wenn ihr gewonnen habt. Aber auch wenn ihr nicht gewonnen habt. Egal. Und zwar vielleicht als Vorschlag so. Schrei vor Glück. Wie Tarzan, ja genau. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Jede Dame bekommt 2 Jetsons beim Betreten des Clubs zum am Rad drehen. Bei Gewinn gibt's ein paar Schuhe ihrer Wahl ab Größe 36. Wer mehrmals spielen will, kann neue Jetsons erwerben beim Bestellen eines Flirt-Bundles. Die Jungs können natürlich den Ladies Jets zustecken ohne Ende. Aber gedreht wird nur von den Ladies. Alles klar? Alles klar, das war morgen Samstag. Heute in einer Woche, Freitag, 8. März, I Love High Heels. Wir frönen den Schuhen. Für alle Ladies in High Heels bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Und für Männer in High Heels 20 Euro Freiverzehr auch bis 24 Uhr. Ja! Und Samstag, also morgen in einer Woche, 9. März. 2 Floors, 2 Styles, Hip-Hop vs. House. Ihr wisst Bescheid. Und nachher heißt ja Maximum Clubbing. Meine Damen und Herren, in dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Du bist durchgeknallt! Okay, man, are you ready to go? I'm ready to go. Now, come on, now, crank this motherfucker up. Mein Zähler bei Facebook steht bei 4.996. Noch 4 Klicks brauche ich nach Schwimmer, bitte. Sein Ross Spezial. Das ist die Schlussrunde hier bei Charlie 2000. Allen schönen Dank fürs Zuhören, für die Mitmachaktionen. Ein schönes Wochenende. There are verses that say Jesus will come as a thief in the night. That's when Jesus comes in the rapture after verse 14. Ich glaube, das ist ein 60er-Titel sogar. Queen's Liver Revival. Frisch aufgemacht. Und ehrlich, bedanke mich bei dir. Wir hatten ja uns kurz gehakt. Aber ich konnte ihn nochmal beruhigen. Weil vielleicht hätte ich doch den kürzeren gezogen, Erl. Hä? Weißt du, ich habe einen ziemlich guten linken Hack für einen Schuhverkäufer. Ehrlich? What happened? Ja, was machst du jetzt dann? Gehst ins Bett? Weißt du, ich glaube, das alles hinhaut bis auf eine Sache. Was denn? Sie will wahrscheinlich Sex. Bad Moon Rising mit Queen's Clearwater. Er sagt tschüss. Genau, gute Nacht. Bis kommenden Freitag. Das war mal wieder die Charlie Show. Gute Nacht, liebe Leute. So geil. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Christina Kotter. Es ist ein Schock für die Agrarbranche. Tausende Bauern haben verseuchtes Futtermittel aus Serbien bekommen. Im Mais wurde ein Schimmelpilzgift nachgewiesen. Am stärksten betroffen ist Niedersachsen. Dort soll das Futter an 3500 Höfen verfüttert worden sein. Hunderte Milchbetriebe wurden gesperrt. Eine Gesundheitsgefahr für Menschen bestünde aber nicht, so das Bundesinstitut für Risikobewertung. Der Bundesrat will einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn durchsetzen. Ein entsprechender Antrag erhielt im Bundesrat erwartungsgemäß die Mehrheit der Stimmen. 8,50 Euro pro Stunde deutschlandweit und in allen Branchen. Das sieht die Initiative von SPD und Grünen vor. Dass in der Länderkammer die Zustimmung kam, ist nicht verwunderlich. Nach dem jüngsten Regierungswechsel in Niedersachsen verfügen SPD, Grüne und Linkspartei wieder über eine eigene Mehrheit in der Länderkammer. Allerdings hat auch das CDU-geführte Saarland den Vorstoß wie angekündigt unterstützt. Dennoch wird der allgemeine Mindestlohn vorerst wohl nicht kommen, denn auch der Bundestag muss zustimmen und dort dürfte er von der schwarz-gelben Mehrheit gestoppt werden. Union und FDP wollen nämlich keine konkreten Verdienstsummen festlegen. Janina Singer, Nachrichtenredaktion. In der weltbekannten Berliner Eastside Gallery klafft ein neues Loch. Für ein geplantes Hochhaus mit Luxuswohnungen riss ein Kran ein bemaltes Stück aus der Mauergalerie. Hunderte Demonstranten stoppten den Abriss. Früher hieß es mal, die Mauer muss weg. Heute aber haben sich hier 300 bis 400 Demonstranten dafür eingesetzt, dass sie stehen bleibt. Die bunte Eastside Gallery, ein